Raskolnikow zog fragend die Augenbrauen empor. Die Worte von Ilja Petrowitsch, der anscheinend vor kurzem erst von der Mahlzeit aufgestanden war, schwirrten größtenteils als leere Laute an seinen Ohren vorbei. Einen kleinen Teil davon hatte er aufgefangen. Er blickte ihn fragend an und wusste nicht, worauf jener hinaus wollte. »Es ist wohl wahr. Der Durst nach Bildung kennt keine Mäßigung. Aber nachdem einer sich gebildet hat, sollte er sich damit zufrieden geben. Warum es denn missbrauchen? Warum denn gleich ehrenhafte Personen beleidigen, wie es dieser Taugenicht Samjotow tut? Warum hat er mich beleidigt?« frage ich sie. »Und wie die Selbstmorde jetzt zunehmen? Sie können es sich gar nicht vorstellen. Alle verprassen ihr letztes Geld und töten sich dann selber. Mädel, Buben, Greise. Heute früh noch erhielten wir Mitteilung über einen vor kurzem zugereisten Herrn. Nil Pavlitsch! Hey, Nil Pavlitsch! Wie heißt noch dieser Gentleman, der sich drüben jenseits der Neva erschossen hat, über den wir die Mitteilung vorhin erhielten?« »Svidrigailow«, antwortete jemand aus dem anderen Zimmer, heiser und teilnahmslos. Raskolnikow zuckte zusammen. »Svidrigailow? Svidrigailow hat sich erschossen?« rief er aus. »Wie? Sie haben diesen Svidrigailow gekannt?« »Ja, ich habe ihn gekannt. Er ist vor kurzem erst hierher gereist.« »Nun ja, er ist erst vor kurzem zugereist, hat seine Frau verloren, hat ein ausschweifendes Leben geführt und hat sich plötzlich erschossen. Und so skandalös, dass man es sich nicht vorstellen kann. Hat in seinem Notizbuch ein paar Worte hinterlassen, dass er bei vollem Verstand sterbe und bitte, niemanden seines Todes wegen zu beschuldigen. Er hatte Geld, sagt man. Wie haben Sie ihn denn kennengelernt?« »Ich habe ihn kennengelernt. Meine Schwester war Gouvernante in seinem Hause.« »Was Sie sagen? Ja, ja, ja, aber da können Sie uns einiges über ihn erzählen. Und Sie haben gar nichts davon geahnt?« »Ich habe ihn gestern gesehen. Er trank Wein. Ich habe nichts geahnt.« Raskolnikow hatte ein Gefühl, als sei etwas auf ihn herabgefallen, und drücke ihn zu Boden. »Sie sind, wie der Schein, es blass geworden. Bei uns hier ist die Luft sehr stickig.« »Ja, es ist für mich Zeit zu gehen«, murmelte Raskolnikow. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie gestört habe.« »Aber ich bitte Sie, es war mir ein Vergnügen, und ich bin froh, Ihnen sagen zu können...« Ilja Petrowitsch reichte ihm die Hand. »Ich wollte zu Samjotow.« »Ich verstehe, verstehe, und haben mir ein Vergnügen bereitet.« »Ich freue mich sehr. Auf Wiedersehen«, lächelte Raskolnikow.